Erst weil Gott uns barmherzig war und uns diese Aufgabe gegeben hat, verlieren wir nicht den Mut und kennen keine Furcht. Zweiter, wir lehnen heimliche und schändliche Taten ab, da wir niemanden betrügen oder Gottes Wort verfälschen wollen. Stattdessen sagen wir offen die Wahrheit, damit jeder Mensch uns vor Gott beurteilen kann. Dritter, wenn unsere Botschaft für manche Menschen unklar bleibt, dann liegt das daran, dass sie auf dem Weg zum Verderben sind. Vierter, der Gott dieser Welt hat den Verstand der Ungläubigen geblendet, damit sie das helle Licht der Botschaft über Christus, der das Ebenbild Gottes ist, nicht sehen können. Fünfter, wir predigen nicht über uns selbst, sondern wir verkünden, dass Jesus Christus der Herr ist und wir eure Diener um Jesu Willen sind. Sechster, Gott hat befohlen, dass Licht aus der Dunkelheit leuchten soll, und er hat auch unsere Herzen hell gemacht, damit wir seine Herrlichkeit in Jesus Christus erkennen. Siebter, wir tragen diesen wertvollen Schatz in zerbrechlichen Körpern, damit jeder erkennt, dass die große Kraft von Gott kommt und nicht von uns selbst. Rasse 8. Wir werden von allen Seiten bedrängt, aber wir werden nicht zerquetscht, obwohl wir oft ratlos sind, verzweifeln wir dennoch nicht. Neunter, wir werden zwar verfolgt, aber Gott lässt uns nie allein, wir werden niedergeschlagen, aber wir gehen dabei nicht unter. Zehnter, wir tragen ständig das Sterben von Jesus an unserem eigenen Körper, damit auch das Leben von Jesus an uns sichtbar wird. Elfter, während wir leben, sind wir wegen Jesus ständig in Todesgefahr, damit sein Leben in unserem sterblichen Körper gezeigt werden kann. Zwölfter, das bedeutet, dass der Tod in uns wirkt, während durch unsere Arbeit das neue Leben in euch wirksam ist. Dreizehnter, wir haben denselben Geist des Glaubens wie der Schreiber, der sagte, ich habe geglaubt, deshalb habe ich gesprochen, auch wir reden, weil wir glauben. 14. Wir wissen sicher, dass Gott, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns zusammen mit Jesus auferwecken und uns gemeinsam mit euch vor sich stellen wird. 15. Alles geschieht für euch, damit immer mehr Menschen Gott danken und seine Gnade loben, wodurch Gott geehrt wird. 16. Deshalb verlieren wir nicht den Mut, denn obwohl unser Körper schwächer wird, erneuert sich unser Geist jeden Tag. 17. Unsere gegenwärtigen Sorgen sind klein und vergehen schnell, aber sie bereiten uns auf eine ewige Herrlichkeit vor, die viel größer als alles andere ist. 18. Wir schauen nicht auf das, was man sehen kann, sondern auf das Unsichtbare, weil das Sichtbare nur kurz dauert, während das Unsichtbare ewig bleibt.